Judith von Josef Maria von der ewigen Weisheit wusch sich und salbte sich mit kostbarem Balsam, flocht ihr Haar und setzte sich einen Kopfputz auf, zog ihre schönen Kleider an und tat Schuhe an ihre Füße, schmückte sich mit Armbändern und Spangen, Ohrringen und Fingerringen und legte all ihren Schmuck an. Dazu gab ihr der Herr noch besondere Anmut, denn sie schmückte sich nicht aus böser Lust, sondern aus Gottesfurcht, und der Herr machte ihre Schönheit so groß, dass sie allen unsagbar lieblich erschien. Buch Judith, Kapitel 10, Verse 3 bis 5. Erster Teil. Erster Gesang. O gewaltiger Eloa, Adonai, du König Salems, dich bekennen, Gott und Herrscher, alle ewigen Äone. Höhe, Tiefe, Länge, Breite, Morgensterne, Abendsterne preisen all das Wesen Gottes, einig Gott in drei Personen. Kommt zu mir, gelinder Herrscher, komm nach deiner Liebe willen, lehre du mich deine Liebe, lass uns ewig eins sein, Gottheit. Mein Bekenntnis ist dasselbe, wie einst Abraham bekannte, der vor drei Personen einen Gott und Herrn hat angebetet. Also bete ich zu einem Gott und Herrn in drei Personen, lade dich, mein Gott, mein König, ein zu mir in drei Personen. Komm, o Vater voller Liebe, Gottheit aller reinen Minne, komm, o Vater, und bewahre mich vor allem Trug und Irrtum. Dich auch lade ich ein, o Jesus, Gottes eingeborenen Liebling, Gottes eingeborene Weisheit. Dich auch lade ich ein, Frau Weisheit, dass die Gnade ich erfahre, dass du selbst, o Weisheit Gottes, inspirierst des Dichters Dichten zu dem Ruhm der Weisheit Gottes. Dich auch lade ich ein, o Heilig Geist, gib du mir siebenfältig alle deine Tugendgaben, dass ich werde voll der Tugend. Gib mir Gottes Furcht und Künste, Milde, Rat und Kraft und Weisheit, gib Vernunft, dass ich vollbringe dieses Werk im Geist der Tugend. Heilig Geist und Sohn und Vater, wo dein Lobpreis nicht gesungen, dir zu Ruhm und Ehre, Gottheit, da sind fehlerhaft die Künste. Doch mit deiner Gnade, Gottheit, will ich dieses Werk vollbringen, singen auf dem Berg der Tugend einen Stein von reinstem Wesen. Unter deinen Schwingen, Jahwe, unter deinen Adlerschwingen, berge ich mich als Adlerjunges, wie einst tat der Dichter David. Unter dem Schatten deiner Schwingen, ich beginne meine Dichtkunst, ich vollbringe meine Dichtkunst, ich vollende meine Dichtkunst. Weise mir den Weg, Frau Weisheit, o mein Friedefürst, o Jesu, führe im Geiste Gottes Minne mich in Ewigkeit. Hosanna. Was so süß ist deinem Herzen, o mein Freund und wahrer Bruder, der du grüßest, Sankt Maria, das will ich im Lied dich lehren. Denn ich hörte deine Klage, hab vernommen übermaßen deine Klage, du begehrtest Gottes Weisheit zu erkennen. Du begehrtest voll des Durstes, und du batest mich als Schenken, einzuschenken dir der Weisheit edlen Wein, der in der Schrift strömt. Ach, ich bin ein armer Sünder. Kann ich denn das Licht erkennen, das da leuchtet in der Bibel, den geheimen Kern des Wortes? Also reich kann ich nicht schöpfen, dass ich deinen Durst dir stille, deiner Liebe voll Begierde stille völlig das Verlangen. Aber einen Teil der Quelle kann ich über deinem Haupte auszugießen, von der Weisheit Ursprung möchte ich berichten. Dass du schöpfest aus der Quelle, welche ist der Weisheit Ursprung. Schöpfe mit kristallenem Kelche und benetze deine Lippen. Wer da aber sucht die Weisheit, suche Weisheit in der Bibel, dann wird ihn die Weisheit führen in das Land von Milch und Honig. Stille also die Begierde nach dem edlen Wein der Weisheit, liest du nur in diesem Liede, das sich deutscher Dichter dichte. Doch ich kann so gut nur dichten, wie die Liebe mich gelehrt hat. Singe nach dem Wort der Bibel dieses Lied der schönen Judith. Dichter will ich sein der Judith und mit Gottes Hilfe singen, Achior und Holofernes, will die schöne Judith singen, will in diesem Buche wandern in dem fernen Morgenlande und will kehren heim am Abend zu dir in dem Abendlande und dir kurz und bündig sagen, welchen Honig ich gefunden, will den Honigseim dir schenken, dir den süßen Seim der Judith. Alles ruht in Gottes Händen, möge sich der Bibel Samen strömen aus dem Gottes Namen, Allmacht, Weisheit, Liebe. Amen. Judith, erster Teil, zweiter Gesang. Arphaxad war Mediens König, war ein König vieler Länder, weithin war berühmt sein Name unter vielen Länderfürsten. Arphaxad war voll des Durstes nach dem Ruhm und nach der Ehre, und er baute eine Stadt nach Höhe, Tiefe, Länge, Breite. Darin wollte vor Feinden sicher sein der König und in Frieden leben alle Lebenstage, und die Stadt hieß Ekbatana. Diese Stadt von Edelsteinen und von himmelblauen Ziegeln war sehr schön und hohe Türme dort von Elfenbein zu schauen. Arphaxad in Ekbatana lebte stolz in dem Gemüte und er tat, was er nur wollte in dem Eigentum des Königs. Und er hatte viele Helden, große Ritter, starke Krieger, Untertanen voller Demut, stets sich fürchtend vor dem König. Nahe war das Reich des Königs von Assyrien gelegen, dessen König hatte mächtig manchen Edelmann bezwungen. Seine Machtgebote waren untertan viel Ländereien. Dieser König tat gewaltig nur nach seinem eigenen Willen. Und Assyriens Gebieter hatte Krieger, hatte Knechte, die da fochten, die da stritten, zu der Ehre ihres Königs. Weil sie seine Knechte waren und zu ihm in Treue hielten, trug er hoch die stolze Nase, war hochmütigen Gemütes. Nebukadnezar hieß der König. In dem 12. Jahre der Herrschaft wollte er Arphaxad besiegen und sein Königreich erobern. Aufeinander stießen beide in dem offenen Schlachtgefilde, und da gab es viele Tote, gehend ein zum Totenreiche. Dieses Feld benannt war Ragan, bei dem breiten Strome Euphrat. Da ward Arphaxad bezwungen, Nebukadnezar triumphierte. Nebukadnezar triumphierte, wollte König sein der Erde und die Königskrone tragen als der ganzen Weltbeherrscher. Niemand sollte widerstehen, alle einen Gott ihn nennen. Dieses Machtgebot des Königs ward gesandt in alle Länder, nach Zilizien und Damaskus, zu dem Libanon und Karmel, Galiläa, Samaria, nach Jerusalem zum Jordan, in das schwarze Land der Neger, diesen allen ward geboten, Nebukadnezar anzubeten, nach dem Machtgebot des Königs. Doch die Leute in den Ländern hörten nicht auf die Gebote. Nebukadnezar wurde zornig im hochmütigen Gemüte. Ihm entschwand die letzte Güte, und er schwor bei seiner Krone, und er schwor bei seinem Throne, dass er sie besiegen wollte. Rief er alle seine Räte, sprach zu allen seinen Räten, ich will sein der Weltenherrscher und der Gott der ganzen Erde. Dieses Wort gefiel den Räten, und sie huldigten dem König, ihrem Herrn und ihrem Abgott, fielen vor dem König nieder. Einer von den Königsräten war der Herzog Holofernes. Nebukadnezar sprach als König zu dem Herzog Holofernes. Fahre in das Land des Westens, unterwirf das Land des Westens, wer mir nicht wird untertänig, den bestrafe mit dem Schwerte. Schone Burgen nicht noch Städte, Alle Seelen sollst du würgen, bis auch noch die letzte Seele mich bekennt als ihren Gottherrn. Judith, erster Teil, dritter Gesang. Als der König so gesprochen zu dem Herzog Holofernes, tat der Herzog Holofernes, was der König ihm geboten. In Assyrien gesammelt wurden ritterliche Heere, starke Ritter, junge Knappen, und sie zogen in dem Heerzug. Als der Herzog Holofernes sah den ritterlichen Heerzug, zählte Ritter ihren Knappen, wie der König ihm geboten. Krieger gingen da zu Fuße, 120.000 Krieger. Ritter ritten hoch zu Rosse, wohl 12.000 stolze Reiter. Holofernes rief die Ritter auf zur ritterlichen Treue und beschwor sie in dem Kriege, selbst ihr Leben einzusetzen. Als der Herzog war gesammelt und bereit war für den Kriegszug, Holofernes erst besorgte eine Mahlzeit für die Krieger. Mit den Rittern zogen nämlich viele Schafe, viele Kühe, viele Esel und Kamele, alles leckeres Fleisch zur Speise. Und die Ritter und die Knappen und die Krieger und die Knechte zogen nun im Heereszuge mit dem Herzog in die Schlachten. Von Assyriens Gefilden zu Ziliziens Gefilden zogen sie und zum Gebirge ange kam das Heer der Ritter. Dort der Herzog Holofernes überwand die Burgen alle und die Leute sich ergaben sklavisch Herzog Holofernes. Und die Hauptstadt hieß Meloti, Herzog Holofernes nahm sie, raubte alles Gut der Hauptstadt, nahm sich alles ohne Umschweif. Weiter zog des Herzogs Truppe, Mesopotamien erobernd an dem breiten Strome Euphrat, da er mehrte die Gewinne. Nach Zilizien und Japhet ritt er und nach Mediens Auen, alle Leute mussten dulden ihren Tod von seinen Händen. Nach Damaskus ritt der Herzog, wo er ließ die goldenen Felder in der Erntezeit verbrennen, hieb die Früchte von den Bäumen. Dann gebot er seinen Kriegern, alle Reben abzuschneiden, jeden Weinberg zu verderben und in rotem Blut zu waten. Als die Völker alles dieses sahen, die Gewalt und Macht hat, wurden sie verzagt und ängstlich, keinen Widerstand mehr leistend. Da vereinten sich die Fürsten zur Beratung mit den Räten, Mesopotamiens, Syriens Fürsten, die von Libanon und Sobal. Und die Fürsten und die Räte sandten Holofernes Botschaft. Lass uns werden untertänig, komme du zu uns in Frieden. Sklaven wollen wir dir werden, willst du uns nur nicht verderben. Gnädig sei den Untertanen und bring Frieden deinen Sklaven. Lieber dienen wir der Gottheit Nebukadnezar untertänig, als dass deiner Gottheit Sklaven nur den Tod von ihm empfangen. Nimm uns an als deine Sklaven, aber komm zu uns mit Frieden, unsere Burgen, unsere Städte legen wir in deine Hände. Unsere Pferde und Kamele, unsere Kinder, Kindeskinder, unsere Weiber, unsere Sklaven legen wir in deine Hände. Sei dein Herrscher, unser Herrscher, wir sind deines Herrschers Sklaven, du komm zu uns nur mit Frieden, wir tun ganz nach deinen Wünschen. Herzog Holofernes hörte diese Rede und so nahm er alle Burgen, alle Städte, herrschte mit Gewalt und Stärke. Von den Sklavenvölkern nahm er viele Krieger, junge Knaben, nahm sie an als seine Krieger, dienten Sklaven ihm als Ritter. Und die Sklavenvölker singen Sklavenlieder, sie empfingen ihren Herzog Holofernes als den Herrn in ihren Burgen. Doch die Demut nicht vermochte, ihm das Herze zu erweichen, trotz der Sklavenhunde Demut blieb des Herzogs Herz versteinert. Er zerstörte ihre Burgen, er zerstörte ihre Türme, er zerstörte ihre Ähren, er zerstörte ihre Reben. So gebot ihm ja der König Nebukadnezar grausam grimmig, dass die ganze Welt erkenne, Nebukadnezar sei der Gottherr. Mit Gewalt zog Holofernes durch die Länder, die Gebirge, zog durch Syrien, zog durch Sobal, Mesopotamien, Apamir, bis er kam zum Lande Gaba, wo er unterwarf die Städte. 30 Tage seine Krieger ließ er ruhen dann vom Kriege. Judith, erster Teil, vierter Gesang. Da war aber eine Landschaft mit dem Namen Tochter Juda. Israels Bewohner wohnten in dem Land der Tochter Juda. Die entsetzten sich vernehmend, wie der Herzog Holofernes alle Burgen, alle Städte schändete und alle Leute. Da begannen sie zu fürchten, dass Jerusalem erobert werde und der Tempel Gottes werde ruiniert zu trümmern. Also sandten sie Gesandte gegen Jericho, Samarien, dass in Jericho, Samarien man sich schütze vor dem Feinde. Sie begannen hohe Mauern zu errichten, um die Städte und die Burgen zu versorgen, drinnen reich mit Korn und Wasser. Unter ihnen war ein Pfaffe, groß sein Name und gewaltig, Eliachim war sein Name, der war Oberster der Pfaffen. Estralon gebot der Pfaffe, und Dotaim riet der Pfaffe, dass die Berge sie besetzten, dass sie sicherten die Wege. Nun hob sich ein großes Weinen von der ganzen Volksgemeinde, in Jerusalem und anderen Orten alle Leute weinten. Jammern klagten sie Jehova, dass man gegen Gottes Ehre wollt Jerusalem erobern und vernichten Gottes Tempel. Und sie trugen Sack und Asche und beweinten ihre Sünden, ihre Frauen klagten leise, ihre Kinder schrien jammernd. Und sie schrien zu dem Höchsten, dass er ihnen in der Schwermut ihrer Trübsal Beistand sende, Hilfe von dem Heiligtume. Gott beschütze uns vor dem Feinde, der uns will vertreiben alle, alle Männer, alle Frauen, alle Großen, alle Kleinen. Und der Pfaffe Eliachim wallte durch die Tochter Juda, sagte Israels Bewohnern, betet allzeit, fastet, opfert. Dann wird Gott euch bald erhören, wenn ihr betet, betet, betet. Gott wird seinen Beistand senden, Gott wird euren Feind vernichten. Gott stand so dereinst bei Mose, der nur durch die Bittgebete seiner Reue, seiner Buße Amalek den Feind besiegte. Amalek war groß und zahlreich, zahlreich war des Feindes Mannschaft. Mose überwand den Gegner durch die Macht der Bittgebete. Also werden alle siegen, die geduldig leiden, opfern, Buße tun und fasten, beten. Das ist die gewisse Wahrheit. Nach dem Trostwort dieses Pfaffen, Mann und Weib und kleine Kinder schrien laut zu Gott, dem Höchsten, dass er seinen Beistand sende. Allzeit beten, fasten, opfern, Buße tun und sich bekehren, bei ihr Werk und ihre Arbeit, in der Innigkeit der Demut. Judith, erster Teil, fünfter Gesang. Bruder mein in Jesus Christus, kannst du dich wohl noch erinnern, dass ich sprach zu Anbeginn von Achior und Holofernes? Nun ist es so weit gekommen, dass ich Achior besinge. O mein Freund, du bist ein Garten, drin ich mich zum Trost ergötze. Ich gelobte bei der Freundschaft, dass ich Judith will besingen. Dies soll meinem Bruder nützen, der da sucht die Weisheit Gottes. Ja, schon sehe ich die Straße, die ich laufen will zum Ziele. Gott behüte meine Seele, dass ich guten Lobpreis singe. Gott behüte meine Seele, Gott erquicke meinen Körper, dass mich nicht der Bär verjage, braun der Bär, den ich besungen. denn an diesem Donnerstage höre ich die Klage Davids. Meinen Weinberg hat vernichtet, Braun der Bär aus finsterem Walde. Braun der Bär, das ist der Teufel, ist Herr Uriel mit seinen Weggenossen, den Satanen und mit dem Konvent der Hexen. Solche Irren auf dem Wege, die den wahren Gott vergessen, die den wahren Gott verlästern, unseren Schöpfer, Retter, Tröster. Und ich flehe zu Gottes Gnade, dass die Gnade mich bewahre vor dem Löwen, König Frevel, der da umgeht, zu verschlingen. Wäre ich doch stark wie Simson, König Frevel zu erschlagen. Speise kommt vom starken Fresser, was ist süßer als der Honig? Siehe, süßer als der Honig, das ist die Idee des Honigs, das ist die Idee des Süßen, das ist die Süßigkeit der Weisheit. Freund, ich sage dir die Wahrheit, an die Straße will ich treten, an den Kreuzweg, an die Pforte, mit Frau Weisheit dort zu reden. Führen will als guter Hirte ich mein Volk auf grüne Auen, weiden will ich meine Lämmer auf dem grünen Feld der Bibel. Willst du in der Spure der Weisheit wandeln, jagen nach der Weisheit, höre mich getreu dir sagen, wer der Ohren hat, der höre. Denkst du, dass ich Fabeln dichte, dichte nur Altweibermärchen? Wehe, wehe, meine Schwermut muß das klagen und beweinen. Das gereichte mir zum Zorne, wenn ich Eitelkeiten dichte. Nein, mein Wort soll vorn Gerichte Gottes nichts als Weisheit singen. Nicht vergebens meine Arbeit als Poet der Weisheit Gottes, sondern der posthumen Sendung würdig will ich Weisheit künden. Ich bin jung, bin wie ein Kindlein, stammle wie ein Kindlein Lobpreis und singe immer Jesus, Jesus, auf zum frischen Quell der Weisheit. Judith, erster Teil, sechster Gesang. Achior war Ammons Herzog, und er sprach zu Holofernes: Herr, ich weiß von diesem Volke Israel und will's dir sagen. Dieses Volk stammt aus Chaldea, stammt aus Ur in Mesopotamien, lehnte ab die falschen Götter, ehrten nur die eine Gottheit, dienten nur dem Gott des Himmels, der ließ sie von dannen ziehen. Aber als sie hungern mussten, zogen sie ins Land Ägypten. 400 Jahre waren Sklaven sie im Land Ägypten. Israel ward aber zahlreich. Zahlreich wurden Jakobs Kinder. Aber Pharao, der König von Ägypten, ließ die Sklaven stampfen Lehm und Ziegel brennen, in der Knechtschaft hartem Frondienst. Doch das Volk schrie zu Jehova, und Jehova hörte seine Kinder zu dem Vater schreien, und er sandte die Befreiung. Über das Land Ägypten schickte Gott gewaltig schlimme Plagen, bis der Pharao Ägyptens ließ die Kinder in die Freiheit. Aber als die schlimmen Plagen an ihr Ende kamen, jagte Pharao den Kindern Jakobs nach bis an Ägyptens Schilfmeer. Gott die Wellen aber trennte, Wellen standen hoch wie Mauern, und die Kinder Jakobs zogen durch das Schilfmeer trockenen Fußes. Die Ägypter aber jagten grimmig nach den Kindern Jakobs, aber Jakobs Gott ersäufte die Ägypter in dem Schilfmeer. Israel zog durch die Wüste zu dem Sinai-Gebirge, niemand lebte in der Wüste, dort die Kinder Jakobs lebten. Aus den bitteren Quellen aber flossen süße Wasserströme, und der Gott im Himmel nährte seine Schare mit Brot vom Himmel. Ohne Pfeil und Bogen zogen, ohne Schilde, ohne Schwerter zogen Jakobs fromme Söhne durch die Wüste gottvertrauend. Gott vertrieb die Feinde alle, alle gegnerischen Völker, Gott vertrieb vor seinen Kindern, Gott selbst stritt für seine Söhne. Keiner konnte sie besiegen, wenn sie treu Jehova blieben. Als sie aber abgefallen, da gerieten sie in Schande. Als sie wieder sich bekehrten, Gott besiegte alle Feinde, Jebusiter, Perisiter, Amoriter und Hephiter. Alle wurden überwunden, und die Länder dieser Heiden waren nun in Jakobs Händen, Jakobs Söhnen voller Stärke. Und solange sie nicht gesündigt, stand es gut mit Jakobs Söhnen, und Jehova strafte alle Feinde Jakobs mit der Rute. Aber wenn sie abgekommen von dem Wege Gottes waren, kamen sie in die Verbannung, die Zerstreuung in der Fremde. Aber dann in der Zerstreuung, sie bekehrten sich zur Gottheit, und Jehova ließ sie wohnen hier auf diesen festen Bergen. Darum, Herzog Holofernes, sollst du nun erfahren. Darum, Herzog Holofernes, sollst du zu erfahren suchen, ob sie gegen Gott gesündigt, dann besiegen wir sie sicher. Wenn sie Gott in deine Hände gibt, dann werden untertänig sie dir dienen als die Sklaven Nebukadnezars, deines Herrschers. Aber haben Jakobs Söhne nicht den Bund mit Gott gebrochen, können wir sie nicht besiegen, denn Jehova streitet für sie. Dann wird Gott dein Heer besiegen und dein Heer wird unterliegen. Jakobs Söhne in den Kriegen werden sicher triumphieren. Judith, erster Teil, siebenter Gesang. Also Achior gesprochen, Herzog Holofernes Knechte wollten Achior ermorden, und sie sprachen miteinander. Wer ist der, der hier gesprochen gegen Nebukadnezars Heere, die geleitet ohne Weisheit seien, ohne Kraft und Stärke? Dass nun Achior bekenne, wer sich in uns getäuscht hat, wollen wir gewaltig kommen aufs Gebirg der Tochter Juda. Wenn wir dann das Volk von Juda eingefangen und erschlagen, soll auch Achior erschlagen werden mit des Schwertes Schärfe. Dann soll jedes Volk auf Erden dies bekennen, dass der Herrscher Nebukadnezar wahrer Gott sei, außer Gott kein anderer Gott sei. Also sprachen sie die Rede, Achios erregte zornig Holofernes. Holofernes sprach zu Achior die Worte: Da du uns nun prophezeitest, dass der Judenvolk beschützt wird von Jehova, ihrem Gotte, darum sollst du nun bekennen, dass kein Gott vor unserem Gotte Nebukadnezar war auf Erden, wenn wir alle Juden töten und erschlagen Mann und Weiber, Kinder morden, Kindeskinder, sollst du mit ermordet werden und von der Assyrers Schwertern mit den Juden in den Tod gehen. Dann sollst du im Tod erkennen, dass nur Nebukadnezar Gott ist, Herrscher über Tod und Leben und der Gott der ganzen Erde. Von dem Schwerte der Assyrer wird durchbohrt an deine Seite, und erliegen deinen Wunden wirst du sterben mit den Juden. Denkst du aber, deine Rede sei prophetisch und wahrhaftig, hebe ohne Furcht dein Antlitz und bleib treu dem Gott der Juden. Geh du nur zum Volk der Juden und gesell dich zu den Juden, während ergehen meine Rache, wird dich meine Rache treffen. Also Herzog Holofernes seinen Knechten hat geboten, dass sie Achior gefangen führen in das Land von Juda. In dem jüdischen Gebirge lag Betulia, das Städtchen. Achior ward ausgeliefert in Betulia den Juden. Herzog Holofernes Knechte brachten Achior gefesselt auf das jüdische Gebirge, banden ihn an einen Baum an. Achior stand da gefesselt, an den Baumstamm angebunden, und die Knechte Holofernes ihn verhöhnend ihn verließen. Judith, erster Teil, achter Gesang. Und es kamen nun die Juden rasch zu Achior am Baume, und sie führten den Befreiten nach Betulia, dem Städtchen, nahmen ihn in ihre Mitte und befragten ihn neugierig, wie es sei ihm so ergangen, dass er dort gefesselt wurde. Osias war Fürst der Juden, und mit Osias war Karim, der war auch ein Fürst der Juden, die nun Achior vernahmen. Achior bekannte offen, was ihn Holofernes fragte, was er Holofernes sagte, wie ihn Knechte schlagen wollten, wie ihn Holofernes schließlich übergab dem Volk von Juda, dass er mit den Juden sterbe, wenn der Herzog kommt zur Rache. Dieses alles ist geschehen, sagte Achior zu Karim und Osias, weil ich sagte, Gott Jehova hilft den Juden. Als dies Achior geredet, fiel die jüdische Gemeinde auf ihr Antlitz vor Jehova, betend, Heilig, heilig, heilig. Und die jüdische Gemeinde mit der auserwählten Eintracht betete in tiefer Demut Gott den Schöpfer an, den Vater. Gott des Himmels und der Erde, schau uns an, in Demut betend, wie die Feinde uns verfolgen, sei dein Antlitz unsere Hilfe. Lass uns sehen, unser Heiland, wie die Stolzen du erniedrigst und wie du erhöhst die Kleinen. Wer sich Gott dünkt, macht dem Vieh gleich. Da die jüdische Gemeinde alle Tage, alle Nächte betete in großer Trübsal und in Drangsal ihrer Leiden, sprachen Achior sie Trost zu. Unser Gott, den du bekannt hast, wird dich schützen wie ein Adler und der Feind sein deiner Feinde. Wenn uns unser Heiland rettet, nur aus Gnade seiner Liebe, mögest du auch gläubig werden ans Gesetz des großen Gottes. So sprach die Gemeinde. Abends, Osias nahm ihn ins Haus auf, lud ihn ein zum Abendmahle, nach dem Fasten aßen Fleisch sie. Und die gläubige Gemeinde, sich versammelt in der Kirche, betete die ganze Nacht durch vor der Gegenwart des Höchsten. Und sie flehten in der Kirche vor dem Schrein des Wortes Gottes, Gott des Himmels und der Erde, uns erlös aus allen Qualen. Judith, erster Teil, 9. Gesang. Holofernes seine Krieger ließ Betulien bekriegen, 120.000 Läufer, 22.000 Reiter. Nach Betulien sie zogen und gen Belnia sie kamen und bis an die Ortschaft Zelmo, die bei Estralon gelegen. Und die jüdische Gemeinde, da sie Holofernes sahen, fielen nieder vor Jehova, vor dem Gott, der sie liebte. Asche auf das Haupt sich streuend, reuevoll die Buße übend, beteten sie an in Eintracht ihren Gottherrn, der sie liebte. Und sie baten ihre Gottheit um das herzliche Erbarmen, und dann nahmen sie die Waffen zur Verteidigung des Landes. Holofernes durchs Gebirge wandernd fand dort eine Quelle, da die Juden Wasser schöpften nahe den Mauern ihrer Ortschaft. Heimlich schöpften Juden Wasser, sich zu laben an dem Wasser, und sie tranken zur Erquickung von der keuschen Schwester Wasser. Diese Quelle nun gewahrten die von Moab und von Ammon, denn die Moabiter stritten mit dem Herzog gegen Juda. Und die Moabiter sprachen, Moab sprach zu Holofernes, du besetze diese Quelle, dass sie nicht mehr fließt den Juden. Wenn die Juden nicht mehr trinken von der keuschen Schwester Wasser, werden sie ermattet, müde, und wir können sie besiegen. Holofernes glaubte Moab, und dem Ratschlag Moabs folgend, er besetzte jene Quelle mit Soldaten, vielen hundert. Es vergingen 40 Tage. In Betulia das Wasser in dem großen Wasserbecken wurde knapp, die Menschen durstig, und sie hatten nichts zu trinken. Und sie dürsteten nach Wasser. »Ach, mich dürstet, ach, mich dürstet!« schmachtend schrie die Tochter Juda. Judith, erster Teil, 10. Gesang. In der Zeit zusammen kamen alle Juden der Gemeinde und zu Osias dem Fürsten sprachen Männer, Weiber, Kinder. »Gott sei unser aller Richter, übel haben wir gehandelt. Übel ist an uns ergangen, zu der Strafe unserer Sünden. Osias, du Fürst der Juden, warum hast du deine Juden nicht das Syrien ergeben und zergeben, Holofernes? Gott hat uns in seine Hände doch in dieser Frist gegeben, die wir ganz vergehen vor Dürsten und verschmachten in der Dürre. Sammle nun das Volk der Juden und ergib die Tochter Juda in die Hand des Holofernes, in die Hände der Assyrer. Lieber leben und Gott loben in der Hand des Holofernes, als ein freies Volk der Juden und auch alle hingeschlachtet. Wir und unsere Väter alle sind die Zeugen unseres Gottes, unseres einen einzig wahren Gottes Zebaoth Jehova. Wir beschwören dich mit Tränen, gib uns Männer, Weiber, Kinderin der Sodefernes Hände eilig nach, bevor wir sterben. Lieber sterben kurz und schmerzlos durch das Schwert des Holofernes, als in langem Elend schmachten, hinzusiechen und verdursten. Da sie also alle sprachen, klangen Heulen in der Kirche, Männer weinten, Weiber heulten, alle Kinder schrien vor Jammer. In der Kirche alle Juden flehten an den Allerhöchsten: Gott, wir sind nur arme Sünder, hab Erbarmen, hab Erbarmen. Sei barmherzig, Vater unser, wie wir deine Kinder heißen, sei uns gnädig, unser Vater, und erlöse uns vom Bösen. O Gerechtigkeit und Gnade, Gottes Zorn und Gottes Milde, mögst du deine Zucht und Rute gnädig mild an uns erweisen. Gib uns nicht den wilden Heiden in die Hände, Wüstensündern, Gottesleugnern, Ehebrechern, dass sie nicht den Herrn verlästern und von deinem Namen sprechen: Wo ist denn der Judenkönig? Wo ist denn ihr Herr und Heiland? Konnte sie ihr Gott nicht retten? So sie beteten in Jammer, da erhob sich voller Trauer Osias, der Fürst der Juden, und er sagte in der Kirche: Bei den heißen Tränenströmen, die sich vor dem Herrn ergossen, bei dem reichen Schwall der Tränen, die ich weinte vor dem Vater, noch 5 Tage will ich warten, ob uns Gott der Tröster tröste und uns Gott der Retter rette, sonst ergeben sich die Juden. Noch 5 Tage beten, fasten, Buße tun und Opfer bringen, noch 5 Tage sich bekehren, bis uns rettet unser Vater. Judith, 2. Teil, 1. Gesang. Unsere liebe Frau von Sion, meine Muse, meine Dame, singe mir das Lied von Judith, der Erlöserin der Juden. In Betulien der Ortschaft hörte alle diese Worte Osias und aller Juden, eine Witwe namens Judith, einem Ehemann vermählt war Judith, der da hieß Manasse, der stand in dem Erntemonat auf dem Feld und band die Garben. Da kam eine solche Hitze, von der Hitze starb Manasse, in Betulien begraben ward Manasse von der Witwe. Und 3 Jahre und 6 Monate lebte Judith schon als Witwe. In der Kammer ihres Hauses, sie bewohnte eine Klause, eine heimelige Klause, eine Zelle des Gebetes, die bewohnte sie mit ihren Mädchen, ihren Dienerinnen. Und sie trug die Bußgewänder, und sie fastete zur Buße alle Tage, nur am Sabbat, und am Festtag aß sie festlich. Schön und strahlend war das Antlitz Judiths, eine Antlitzschönheit war sie, liebreizvoller Leuchtglanz war auf ihrem Angesichte. Ihr Gemahl ließ ihr als Erbe großes Gut, und dies ihr Erbteil war sehr reich, und ihre Herde zählte überreichlich Kleinvieh. Einen guten Namen Judith hatte bei dem Volk von Juda, ihre Gottesfurcht berühmt war bei den Kindern Gottes allen. Von den frommen Juden keiner jemals sagte böse Worte oder Lästerungen über Judith, diese keusche Witwe. Als nun Judith hat vernommen, dass es Osias gefallen, in 5 Tagen alle Juden Holofernes zu übergeben, schickte Judith zu den Priestern. Priester Karmim, Priester Kabri kamen zu der Witwe Judith, und sie sagte zu den Priestern: Was ist das, was ich vernommen? Osias, der Fürst der Juden, will die Juden übergeben, Holofernes in 5 Tagen. Wenn uns Gott der Herr nicht rettet, nach 5 Tagen wird gebeten. Wollt ihr Gott den Herrn versuchen, Gott befehlen, dass er helfe? Solche Worte helfen nimmer, sondern sind allein geeignet, statt Barmherzigkeit die Rage unseres Gottes zu empfangen. Wollt ihr Gott den Tag bestimmen, da uns rettet sein Erbarmen? Wollt Jehova Fristen setzen, da uns Gott erretten müsse? Gott ist voll Geduld und Sanftmut, voll Barmherzigkeit und Langmut, drum mit Tränen unserer Reue, lasst uns suchen Sündenablass. Gott ist nicht erzürnt wie Väter, die sich nicht versöhnen lassen. Darum lasst uns voller Demut uns erniedrigen im Geiste und uns neigen vor Jehova voller Demut als die Diener und dann flehen Gott mit Tränen und ihn bitten um Erbarmen. Lasst uns preisen unsere Trübsal, denn entmachtet wird der Hochmut und erhoben wird die Demut von dem Gott, der liebt die Kleinen. Wir sind nicht wie unsere Väter, die den wahren Gott verlassen und in ihrer Sünde gottlos beteten zu goldenen Götzen. Und weil unsere Väter Sünder waren, folgten goldenen Götzen, wurden sie vom wahren Gott auch gestraft mit Zornesrage. Wir jedoch, wir lieben einzig Gott, den Vater in dem Himmel, unseren Heiland, unseren Retter, dessen Geist ist unsere Tröstung. Wir flehen unter Tränen stets den Trost des Geistes Gottes, darum wird er uns erretten und erlösen von dem Bösen. Wird sich gegen uns erheben einer von den Feinden Gottes, wird der Herr ihn niederschmettern in der Allmacht seiner Rettung. O ihr gottgeweihten Priester, ihr sollt unser Volk erinnern, wie auch selbst die Patriarchen mussten leiden, manche Trübsal. Gott erprobte durch die Trübsal auch die großen Patriarchen. Vater Abraham, der Fromme, ward geprüft in schwerer Drangsal. Der die Prüfung treu bestanden, wurde gar zum Freund Jehovas. Isaak geschah dasselbe und auch Jakob, unserem Vater Israel, dem Kämpfer Gottes, der wird auch versucht durch Trübsal und ist treu erfunden worden und von Gott gesegnet reichlich. In der heiligen Geschichte wissen wir doch auch von Leuten, die die Prüfungen der Trübsal nicht mit Gottesfurcht ertragen, sondern widerspenstig murren, gingen sie zugrunde, wehe, durch der Feuerschlangen Giftbiss sind zugrunde sie gegangen. Judith, zweiter Teil, zweiter Gesang. Also sprach die Witwe Judith, wenn uns nun betroffen Trübsal, sollen wir in Demut denken, dies ist Strafe unserer Sünden. Und doch milde ist die Rute Gottes in den Züchtigungen. Nicht zum Schaden ist die Trübsal, nein, zum ewigen Gewinne. Osias, der Fürst der Juden, und die beiden Priester sprachen, voller Wahrheit deine Worte, nichts an deinem Wort ist sträflich. Du bist heilig, Witwe Judith, weil du heilig, fromme Witwe, bitt für uns in diesen Stunden, in der Frist der großen Trübsal. Darauf sprach die Witwe Judith, haltet ihr für wahr mein Reden, so betrachtet aber auch wahrhaft meine Handlungen vor Gott sind. Bitte doch, dass Gott aus Gnade meiner Handlung Ratschlag beisteh und mir hilft mit seiner Hilfe, Kraft mir gibt mit seinem Geiste. Nachts soll stehen ihr an der Pforte, wenn mit meinem Mädchen Abra ich hinaustrete aus dem Tore, soll 5 Tage lang ihr beten. Betet allzeit zu Jehova, dass er Tochter Juda rette. Aber was ich tue und wirke, soll euch bleiben ein Geheimnis. Gebt mir nichts als euer Beten. Also sprach die Witwe Judith. Osias sprach zu der Witwe, geh mit Gott, in Gottes Frieden. Küsse du die Liebe Gottes, küsse du den Frieden Gottes. Geh mit Gott in Gottes Frieden, räche uns an unseren Feinden. Da ging Judith in ihr Bethaus, zog sich an die Bußgewänder, streute auf das Haupt die Asche, schrie zum Tröster in dem Himmel. Herr, du Gottheit meines Vaters Simeon, der ihm ein Schwert gab, gegen die empörten Heiden, die geschändet eine Jungfrau, der du gabst der Heiden Weiber, der du gabst der Heiden Söhne, in Gefängnis und in Schande, gabst dir gut den Kindern Gottes. Dich anflehe ich, Jehova, hilf du einer armen Witwe, der du bist von Anbeginne, der du bist in Ewigkeiten, o du Schöpfer aller Dinge, der du uns den Weg bereitest, o du Richter des Gerichtes, weiser Gott in deiner Vorsicht. Schau herab auf die Assyrer, die uns heute schwer bedrängen, wie einst taten die Ägypter, die du siegreich überwunden. Pharao und die Ägypter waren stolz auf ihre Wagen, waren stolz auf ihre Pferde, waren stolz auf ihre Krieger. Du bedecktest doch Ägypten mit der Finsternis der Plage und ertränktest sie im Meere, schicktest sie in den Abyssus. Dieses auch geschehe heute an den Scharen der Assyrer, die so stolz auf ihre Menge, die so stolz auf ihre Stärke. Aber dies weiß nicht Assyrien, dass du bist der ewig Eine, du bist Schöpfer, Retter, Tröster, Gott in allen Ewigkeiten. Hebe deines Armes Rechte über alle Macht des Feindes, stürz den Feind durch deine Rage, stürz des stolzen Feindes Hochmut. Da der deines Namens Tempel niederreißen will im Zorne, deines heiligen Altares Hörner will zu Boden werfen. Darum bitte ich dich, Jehova, lass den Feind gefangen werden durchs Verlangen seiner Augen vor der Schönheit meines Leibes. Meines Mundes Minne schlage nieder unseren Widersacher, die Begierde seiner Augen fange ihn in meinen Fesseln. Gib mir, Zebaoth, Jehova, Kraft zu zeigen, keinen Ekel vor dem Feinde, vor dem widerlichen Feinde. Gib mir Kraft in meine Seele, dass ich meinen Feind verschmähe, werde er zum Ruhme Gottes überwunden durch ein Weibchen. Nicht die Stolzen und die Starken, nicht die Hohen und die Reichen finden dein Gefallen, Gottheit, sondern die in Demut klein sind. Lob der Demut, Lob der Sanftmut, Lob des Betens, Lob des Fastens, das gefällt dir, Gott des Himmels, o du Schöpfer aller Meere, König aller Kreaturen, höre eine arme Witwe, die vertraut auf dein Erbarmen, mütterliches Allerbarmen. Dein Wort sei auf meinen Lippen, deine Kraft in meinen Händen, dass die ganze Welt erkenne, Gott ist Gott und sonst ist's keiner. Judith, zweiter Teil, dritter Gesang. Judith hatte so gebetet, so geschrien zu dem Vater, dann erhob sie sich vom Boden, rief zu sich ihre Mädchen Abra. Sie trat ab die Bußgewänder, legte ab die Witwenkleider, badete den Leib und salbte ihren schönen Leib mit Myrrhe. Sie frisierte ihre Haare, zog sich an die Duftgewänder, sie verschönerte ihr Aussehen sehr geschickt mit Schmuck und Schminke, tat an ihren Armen ein Armband, an die Ohren Mondsteinringe, eine weiße Perlenkette hing im Tale ihrer Brüste. Oh, wie schön war die geschmückte Judith, nicht geschmückt aus Wollust, sondern zu der Ehre Gottes, schön geschmückte Braut Jehovas. Nicht aus Eitelkeit und Weltsinn, sie verschönte sich mit Schminke und mit Schmuck, vielmehr aus Tugend zu dem Ruhm der Schönheit Gottes. Nicht wie liederliche Dirnen war der große Liebreiz Judiths, diente nicht der Lust der Augen, diente nicht der Lust des Fleisches. Da nahm Judith einen Weinschlauch, füllte ihn mit dunklem Rotwein, Öl und Brot und Käse Abra trug für ihre Dame Judith. Und sie traten an die Pforte vor den Fürsten und die Priester, und die staunten voll Erstaunen und voll Wundern an die Schönheit. Und die frommen Männer sprachen, geh du in der Gnade Gottes, deines Herzens weisen Ratschlag stärke Gott durch seine Tugend. Sei Jerusalem gepriesen, weil du lebst im Volke Gottes. Alle frommen Leute sprachen, Fiat, Fiat, Amen, Amen. Beten ging nun ihres Weges Judith mit dem Mädchen Abra. In der Morgenröte sahen sie die Wächter der Assyrer. Und die Wächter der Assyrer sprachen so, woher, wer bist du? Judith sprach, ich bin hebräisch, eine Tochter der Hebräer. Die Hebräer werden aber bald vernichtet von Assyrern, weil sie sich euch nicht ergeben, ihre seid ihnen nicht barmherzig. Darum dachte ich, ich gehe zu dem Herzog Holofernes und ich sage dem Herzog heimlich, wie er Juda überwindet. Da die Wächter dies vernahmen, rauschten ihnen ihre Ohren, denn das Blut stieg in die Ohren vor der Schönheit dieser Judith. Großes Wunder ihrer Schönheit und ihrer makelloses Antlitz. Und sie sprachen, das ist weise, dass du aufsuchst Holofernes. Und die Wächter der Assyrer brachten sie zu Holofernes. Holofernes, Judith sehend, ward gefesselt von dem Liebreiz. Holofernes und die Fürsten sprachen alle, wer verschmähte die Hebräer, da sie solche wunderschönen Weiber haben. Gegen die Hebräer sollten wir allein um ihrer Weiber streiten, in den Männerkriegen ihre Weiber zu erobern. Solcher Weiber Schönheit Wonne sollte nicht vorüberwandeln, ohne dass wir sie genießen in der Lust der Frauenliebe. Judith, zweiter Teil, vierter Gesang. Herzog Holofernes ruhte schlummernd unter Mückennetze, goldgesticktem Seidenschleier, eingewobener Perlenschnüre. Judith sah ihn auf dem Bette ruhen auf dem samtenen Kissen, kniete sie zu seinen Füßen an dem Ende seines Bettes. Holofernes schaute Judith kniender zu seinen Füßen. Holofernes sprach zu Judith: Frau, erhebe dich, du Schöne. Fürcht dich nicht vor Holofernes. Keinen Mann habe ich getötet, der sich völlig unterwerfen, Nebukadnezar, meinem Herrscher. Hätte nicht das Volk der Juden meinen Herrn verschmäht so trotzig, hätte ich nimmer meine Hände gegen dieses Volk erhoben. Warum nun bist du gekommen? Sage mir das an, du Schöne. Was ist dein Begehr, du Schöne, dass du heut zu mir gekommen? Judith sprach zu Holofernes: Höre deine Magd, dein Herzog. Gott will große Tat verrichten und sein Werk durch dich vollbringen. Nebukadnezar ist der König aller Erden, seiner Herrschaft dienen nicht nur Menschenkinder, sondern alle Kreaturen. In dem Reiche Nebukadnezars bist du Herzog, machtgewaltig, deine Zucht erzieht die Menschen durch die Rute deiner Krieger. Achior hat dir berichtet, dass verloren Tochter Juda, wenn die Juden Gott vergessen, widerstehen ihrem Heiland. Achior hat recht gesprochen, und so will ich dir verkünden, wie auch künden die Propheten, Juda widersteht dem Heiland. Durch die Sünde unseres Zweifels an des ewigen Gesalbten sind dem Feind wir übergeben zur Bestrafung unserer Sünde. Darum plagt uns auch der Hunger und der Durst in großer Dürre, auch wir schlachteten die Tiere, tranken auch das Blut des Fleisches. Auch wir rührten an dem Frevel die geweihten Brote Gottes, und dem Wein des Heilands gaben wir nicht gottesfürchtig Ehre. Durch ihre Sünden Missetaten wird die Tochter Juda heute ihrem Feind übergeben und Verluste leiden schrecklich. Darum bin ich auch entflohen, dass ich dieses dir verkünde. Gott dem Herrn will ich anbeten, Gottes Sklavin, deine Sklavin. Ist das ganze Volk der Juden doch wie eine große Herde, Widder, Mutterschafe, Lämmer, welche keinen Hirten haben. Sie sind alle nun so stille, werden sie nicht meckern, brüllen. Das hat Gott mir kundgegeben, dass ich dieses dir verkünde. Als der Herzog Holofernes und die Großen seines Tisches dieser Rede Wort vernommen, sprachen sie zu Judith also: Ist kein Weib auf dieser Erde dir vergleichbar in der Schönheit deines schönsten Angesichtes und der Weisheit deiner Worte? Holofernes sprach zu Judith: Gott hat gut getan, zu senden seine Magd zu mir, dem Herzog, um die Juden auszuliefern. Wird mir Gott die Macht verleihen, dass ich Juda überwinde, wirst du groß sein, schöne Judith, in dem Hause Nebukadnezars. Dann wird hochgerühmt dein Name, deine Schönheit, deine Weisheit, du wirst benedeit von Kindern, benedeit von Kindeskindern. Sprach's und ließ die schöne Judith wohnen in geschmückter Kammer, ließ ihr geben gute Gaben aus des Herzogs reicher Wirtschaft. Aber Judith sprach zum Herzog: Deine Speisen nicht begehrig, meine Speise ist die Speise, die uns unser Gott geboten. Sprach der Herzog Holofernes: Was, wenn alles aufgegessen, was du von der Speise Gottes bei dir hast in dem Gefäße? Judith sprach zu Holofernes: Ehe ich Gottes Brot verzerrt hab, wird der Herr in seiner Allmacht sicherlich sein Werk vollenden. Dann begab sie sich in ihre schön geschmückte, saubere Kammer, sprach sie: In der Nacht der Finstern will ich zu Jehova beten. Lass mich in der Nacht der Finsteren treten, einsam in das Freie, und den Herrn anbeten, einsam, meinen Schöpfer, meinen Gatten. Holofernes seinen Knechten sagte: Will die schöne Judith in des Dunkels Finsternissen Gott anbeten, lasst sie beten. Also in der Nacht der Finstern Judith sich erhob vom Bette, ging ins Dunkle, ging ins Freie, betete zu ihrem Schöpfer, badete im Wasserbade, taufte sich mit Gottes Gnade und empfing von Gott den Segen seiner Allmacht, Weisheit, Liebe. Judith betete zum Heiland, Gott erlöse deine Kinder. Dann begab sie sich zu Bette, reinlich blieb sie vor dem Schöpfer. Judith, zweiter Teil, fünfter Gesang. An des dritten Tages Abend machte Herzog Holofernes seinen Knechten an dem Tische guter Kost ein Abendessen. Einer von den Knechten aber, Vargio mit Namen heißend, hörte den Befehl des Herzogs. Ruf du mir die schöne Judith, die Hebräerin, die schöne, wohne sie dem Abendmahl bei. Also Vargio, der Diener, ging und rief die schöne Judith. Soll ein gutes Weib sich schämen, etwa vor des Fürsten Augen? Soll sie nicht mit ihrem Fürsten speisen Weißbrot, trinken Schaumwein? Judith sprach zum Knechte also, werbe nicht, dass ich mich weigere. Ich will ganz ihm sein zu Diensten und ihm ganz sein Wohlgefallen. Judith nahm die schönsten Kleider und die schönsten Perlenschnüre und er erneuerte die Schminke, und so kam sie zu Holofernes. Als der Herzog Holofernes Judith treten sah zum Tische, war er ganz verrückt vor Wonne und Begierde nach ihrem Leibe. »Iss vom Weißbrot, trink vom Schaumwein«, sprach zu Judith Holofernes, »weil du Gnade hast gefunden in den Augen deines Fürsten.« Judith sprach zu Holofernes, edler Herzog, »deine Sklavin trinkt nur Gottes Blut der Traube, isst nur Gottes Fleisch des Brotes.« Holofernes aber zechte so viel von dem süßen Weine, wie er noch sein ganzes Leben nicht gesoffen von dem Schaumwein. Aber in der Nacht der Späten gingen heimwärts alle Knechte, und auch Vargio, der Diener, schloss die Pforte seines Herzogs. Holofernes schlief im Bette, lag im Tiefschlaf voll betrunken. Judith aber sprach zu Abra, »Gretchen, hüte du die Pforte.« Judith aber trat ans Lager, und sie betete vor dem Bette, »Herr, lass heute wohl gelingen und vollbringe deine Werke. Heiland Israels und König, heut vollbringe deine Rettung. Und Jerusalem, die Jungfrau, rette vor dem Widersacher.« Judith nahm des Holofernes scharfes Schwert von seinem Pfosten, griff den Herzog bei den Haaren, schlug dem Herzog ab den Schädel. Dann rief sie das Mädchen Abra. Judith und das Mädchen Abra wickelten des Herzogs Schädel in das Mückennetz von Seide. Judith und das Mädchen Abra gingen eilends aus dem Lager. Alle Knechte lagen schlafen, keiner hielt sie auf, die Frauen. Und sie wandten sich vom Lager der Assyrer durch die Berge zu Betuliens Talgefilde, und sie kamen zu den Iren. Judith, zweiter Teil, sechster Gesang. Judith und das Mädchen Abra kamen nach Betuliens Pforte. Tut die Pforten auf, die Alten. Siehe, Zebaoth ist mit uns. Zebaoth in diesen Zeiten Jungfrau Israel erlöste durch den Ratschlag seiner Allmacht und die Hände eines Weibes. Alle hörten ihre Stimme, alle kamen da zusammen mit den Priestern und den Vätern und den Müttern und den Kindern. Alle, die verzweifelt waren, alle schöpften wieder Hoffnung. Kerzen brannten auf den Leuchtern, Kerzen des Gebetes rauchten. Unter die Gemeinde Judith trat und bat um fromme Stille. Alle Kleinen, alle Großen schwiegen voller frommer Ehrfurcht. Judith sprach, Jehova Lobpreis, Zebaoth Anbetung, Sela. Gott verlässt nicht seine Kinder, Gott erlöst uns aus dem Elend. Gott ist voller Allerbarmen. Durch die Hände seiner Tochter, seiner Magd und seiner Sklavin hat er unser Heil vollendet. Durch die Hände seiner Sklavin hat er unseren Feind erschlagen. Seht den Schädel Holofernes, seht den König der Assyrer, seht den Hauptmann der Assyrer, seht sein Haupt im Mückennetze, darin er betrunken, schlummernd, lag besoffen in dem Vollrausch. Schlug das Haupt von seinem Rumpfe Gottes Magd mit einem Schwerte, Lobpreis Zebaoth Jehova, angebetet sei Eloah. Gottes Engel als mein Schutzgeist mich beschützte vor dem Bösen, Gottes Engel Mahanaim ging umher mit goldenem Schwerte. Gottes Name, Gottes Engel, hat begleitet Gottes Sklavin, dass sich Gottes Allerbarmen euch beweise zur Erlösung. Also nun bekenne Juda, Tochter Juda, Gottes Güte, Gottes Gut, Gottes die Liebe, voll des herzlichen Erbarmens. Alle Juden also sangen, Gott hat dich sehr reich gesegnet, Gott der Herr in seiner Tugend überwand durch dich den Bösen. Osias, der Fürst der Juden, sprach zur schönen Witwe Judith, hochgebenedeite Tochter Gottes, hochgebenedeite. Mehr gesegnet als die Frauen auf der ganzen Erde bist du, hochgebenedeite Tochter Gottes, hochgebenedeite. Gott sei angebetet einzig, der durch deine Hände, Judith, uns erlöst von unserem Feinde, Gott sei Lobpreis und Anbetung. Alle frommen Juden sprachen, hochgebenedeite Tochter Gottes, hochgebenedeite, Fiat, Fiat, Amen, Amen. Judith, zweiter Teil, siebenter Gesang. Herzog Achior gerufen ward zur schönen Witwe Judith. Judith sprach, nun siehst du selber, wie der Gott von Juda siegte. Du warst Zeuge dieses Gottes, als du sagtest, dass er rette, dass er helfe seinen Kindern, so sie ihm den Glauben halten. Nun hat Gott der Herr geschlagen unseren Feind und Widersacher durch die Hände eines Weibes, so erkennst du unseren Retter. Sieh, das Haupt des Holofernes, der dir drohte mit dem Tode, wollte er mit seinem Schwerte dir durchbohren deine Seite, wenn er Israel ermordet, dich ermorden mit den Juden. Aber hier siehst du sein Haupt nun, den Verspotter unseres Gottes. Als nun Achior betrachten stand vor dem Haupt des Holofernes, fiel er gottesfürchtig nieder vor der schönen Judith Füßen. Achior zu Judith sagte, mehr gesegnet als die Frauen bist du, hochgebenedeite, Auserwählte deines Gottes, die in allen Zelten Jakobs selig wird gepriesen werden, Kinder dich und Kindeskinder dich lobpreisen, benedeite. Und dein Name wird berühmt sein bei den Kindern aller Zeiten, weil der Herr an dir gewirkt hat Kraft zum Zeichen seiner Allmacht. Judith sprach zum Volk der Juden, meine Brüder, höret auf Judith, hängt das Haupt des Holofernes auf die Mauer unseres Tores. Wird die Sonne sich erheben, nehme jeder seine Waffen, denn wir ziehen in die Kriegsschlacht zu der Ehre unseres Gottes. Sehen der Assyrer Heere unser Heer bewaffnet nahen, wollen wecken sie den Hauptmann, sehen sie in Blut besudelt, tot in seinem Bette liegen, wird sie das Entsetzen packen und sie fliehen ängstlich schreiend, angsterfüllt wie bange Weiber. Dann wird unser Gott uns rächen und die Widersacher töten und die Heere der Assyrer schlagen wird das Heere Jehovas. Als nun Achior betrachten sah das fromme Heere Jehovas, ließ er von den Heidengöttern, glaubte einzig an Jehova, glaubte Zebaoth Eloa, glaubte Adonai El Shaddai, eingepfropft in Judas Ölbaum, wurde er zum Kinde Gottes. Judith, zweiter Teil, achter Gesang. Als die Sonne aufgegangen, nahm man Holofernes Schädel, hing ihn oben auf die Mauer, alle nahmen ihre Waffen. Dann die Judenkrieger zogen zu den Zelten der Assyrer. Als die Krieger der Assyrer kommen sahen das Heere Jehovas, eilten sie zum Zelt des Hauptmanns, wollten Holofernes rufen, doch sie wagten nicht zu klopfen an die Türe des Holofernes. Und sie riefen zu den Dienern, eilend geht und weckt den Hauptmann, denn die Feinde sind gekommen und begehren uns zu töten. Da ging Vagio, der Diener, in das Zelt des Holofernes, schlug die Hände laut zusammen, voller Schrecken überm Haupte, dachte er doch, es läge Judith mit dem Herzog in dem Bette, doch als er die Pforte auftat, schau, der Herzog lag alleine in dem Bette blutbesudelt, nur der Körper ohne Schädel. Schreien Vario, der Diener, rief zu der Assyrer Kriegern, die Hebräerin, die Schöne, machte unseren Herrn zu Schanden. Schande hat gebracht die Jüdin über Nebukadnezars Zelte. Schaut den Herzog Holofernes, liegen hier in seinem Bette, doch allein mit seinem Körper, ohne seines Hauptes Schädel. Als die Diener und die Krieger dieses hörten, dieses sahen, rissen sie in großen Ängsten schreiend sich entzwei die Kleider. Schrecken großer Furcht befiel sie und ein jammervolles Klagen. Ihre Freude war gewichen und sie schrien vor lauter Schrecken. Die Gemeinde der Assyrer hören, was da war geschehen. Als sie schauten an die Wahrheit, flohen sie in großen Ängsten, da sie hofften nicht auf Tröstung, keine Zuversicht sie hatten, eilten sie in Todesängsten, bang von dannen, jammernd schreien. Also eilig sie entflohen in der Todesangst voll Jammer, dass nicht einer mit dem anderen auf der Flucht ein Wort gesprochen. Und zurück sie ließen alles, was sie mitgebracht, sie ließen da zurück die Waffen alle und zurück die Schätze blieben. Judith, zweiter Teil, neunter Gesang. Also hat das Heer Jehovas der Assyrer Heer vertrieben und gewonnen in dem Kriege Sieg und Ruhm und neuen Frieden. Von Jerusalem der Bischof war Joachim der Gerechte, der nahm alle seine Priester und zog nach Betuliens Kirche, denn er wollte Judith sehen. Judith trat vor ihren Bischof und der gute Hirt Joachim lobte sehr die schöne Judith. Ehre du der Tochter Juda und des Judenvolkes Freude, du des Gottesvolkes Würde, rettend uns zur rechten Stunde. Du bist stärker als die Männer, Judith, Retterin der Juden, du bist stark durch deine Keuschheit, die als Witwe Gott sich weihte. Weil du nach dem Tod des Gatten keinen anderen Mann genommen, sondern dich Jehova weitest, hat gestärkt dich Gott, dein Gatte. Darum soll dir werden Lobpreis von den Kindern, Kindeskindern, hochgebenedeite. Alle Juden singen Fiat, Fiat. Und das fromme Volk der Juden lebte nun in großer Freude, lobten Gott, der sie gerettet, sie erlöst aus der Drangsal. Judith auch lobpries Jehova, dass der Vater in dem Himmel rettete die Kinder Gottes durch die Hände eines Weibes. Als der Friede war gewonnen, sammelten sich alle Juden in Jerusalem im Tempel, sangen Sanctus, Sanctus, Sanctus. Und die Juden brachten Opfer, Lammesopfer vor dem Vater. Judith opferte dem Retter die Trophäen ihres Sieges, gab das Schwert des Holofernes und das Mückennetz des Herzogs Gott als eine Weihegabe in dem Frauenhof des Tempels. Und der Monde drei gefeiert ward von Großen, ward von Kleinen, mit der großen Heldin Judith, die Erlösung und der Friede. Dann ging jeder Jude wieder in sein Haus und in Betulien Judiths Name ward gepriesen von den Kindern, Kindeskindern. Sie lobpriesen ihre Keuschheit, denn zum Lobe ihrer Keuschheit hat der Herr ihre Macht verliehen, sah sie an als reine Jungfrau. Judith lebte 100 Jahre lang in diesem Erdentale, frei ließ sie ihr Mädchen Abra, die so treu gewesen Judith. Und die Juden feiern heute noch die schöne Witwe Judith, so besingt sie Gottes Bibel, so besingen sie die Dichter. Judith, zweiter Teil, zehnter Gesang. Nun will ich zum Ende kommen, o mein lieber Freund in Christus, alle, die dies Epos lesen, geistlich, wie es ward gedichtet, sollen Gottes Weisheit finden. Worte voller Sinn gesungen habe ich in diesem Liede, wie mich Weisheit inspirierte. Wer die Weisheit recht verstanden, den wird bringen Gottes Weisheit zu der süßen Gottesminne, übersüßen Minne Gottes. Toren sollen dies nicht lesen, die sich weihen niederer Minne, töricht diese Erde trieben, wissen nichts von Gottes Minne. Und nun bitte ich dich, mein Bruder, und die Seelen, die mich lesen, ob ich lebe oder tot bin, betet doch für meine Seele, dass ich über mich erbarme die Barmherzigkeit des Vaters und mich Gott nach seinem Ratschlag überschütte mit der Gnade, nach dem Willen seiner Weisheit Gott sich selbst in mir verkläre. Druckt dir einer dies mein Epos, lasse er es unverändert, wer veröffentlicht dies Epos, möge Gottes Gunst erlangen. Jesus tilge alle seine Sünden durch das Opfer seines Blutes. Wer veröffentlicht dies Epos, soll erlöst sein von dem Fluche, Gott schreibe ihn ins Buch des Lebens, schenke ihm des Lebens Krone. Dieses Lied mit Namen Judith schrieb ich in dem Jahre 2008 nach der Geburt des Christus aus dem keuschen Schoß der Jungfrau. Vater, Sohn und Geist, o Gottheit, Allmacht, Weisheit, schöne Liebe, meines Herzens Knie beuge ich untertänigst meiner Gottheit. Herr, die Stärke deiner Weisheit ist auch mir vertraut geworden bei dem Schreiben dieses Buches, da mich deine Weisheit führte. Heilig, heilig, heilig, Jahwe, Gottheit Abrahams, Isaaks, Jakobs, ich bin dein geringster Sklave alle Zeit und Ewigkeiten. O mein liebster Jesus Christus, der für mich am Kreuz gestorben, rette mich aus meinem Tode, schließ mir auf die Himmelspforte. Heilig Geist, o schöne Liebe, ich lobpreise deine Minne, deine übersüße Minne in dem Herzen unserer Frauen. Halleluja.